Der Backhauscast. Ein Realitätsabgleich von fünf Geschwistern aus vier Bundesländern. Ja, und damit herzlich willkommen zum Dezember-Backhauscast, die Ausgabe 22 und damit die wahrscheinlich letzte im Jahr 2018. Schön, dass wir hier wieder auf der Pott-WG zu Gast sein dürfen. Vielen Dank an den Sven einfach mal, dass dieser Server immer noch rennt, obwohl man ihn selbst ja selten hier sieht. Mit mir hier im Subchannel des Raucherbalkons ist mal erst der Klaus Backhaus. Hallo Klaus. Einen wunderschönen guten Abend und ein letztes Mal Servus aus dem kleinen oberbayerischen Dorf. Ja. Sehr schön, dass die Leitung noch steht. Ja. Und die wird wahrscheinlich länger stehen, als dass ich hier wohne. Der Nachmieter freut sich. Ja. Mal schauen, wie das geht, ja. Ja, ich bin guter Dinge, dass das ein wunderschöner Podcast wird mit tollen Gästen, so quasi unser letzter Podcast vor Weihnachten. Oh, was denn jetzt? Moment. Oh. Halt! Ach, es hat einer Weihnachten gesagt. Oh nein. Nein, da reagiert die Bandmaschine. Moment, ich versuche das mal auszumachen. Ja. Aus! Aus! Geh aus! Das ist doch Wunsch. Oh, Hilfe! Hilfe, Hilfe! Oh, helf mir mal hier. Oh. Gut. Ja, danke schön. Ah, das ist ja nochmal gut gegangen. Ah, der war aber knapp. Ich hatte ganz vergessen, dass die Bandmaschine, wenn Weihnachten kommt, immer. Das hast du schon wieder gesagt. Oh, hey. Nein. Das kann nicht wahr sein. Hey. Genau das tut. Hat er eine Weihnachten gesagt? Nein. Ja, okay. Dann stellen wir unsere Gäste vor, bevor hier noch einer. Das mache ich gerne. Unsere heutigen Gäste haben sich mit ihrem Podcast ein Lebensprojekt gesetzt. Chronologisch möchten sie sich durch die Perry Roden Silberbände arbeiten. Jeweils einen davon ackert das Team im Monat durch und redet anschließend darüber. Statt Rewatch, also ein Re-Read-Podcast von und mit echten Perry Roden-Fans und, wie man hört, einem Verrückten, der ein wanderndes Perry-Lexikon ist. Heute bei uns am virtuellen Küchentisch die dritte Macht. Hallo Jungs. Und jetzt ihr. Und jetzt ihr. Wir dachten, es kommt noch die Frage, ob wir das wahre Leben sind. Ich wollte schon sagen, ja. Ja, dann also seid ihr wahres Leben. Jetzt ist er wieder weg, komm. Nee. Der Postbi ist abgefahren. So, hallo, ich bin der Raphael, bekannt vom Popschutz und jetzt auch von der dritten Macht. Und ich gebe das gern weiter an unser Perry-Lexikon, den Micha. Hallöchen, ich bin der Micha. Angeblich ein Hort des unnützen Wissens und angeblich auch ziemlich in der Thematik Perry Roden drin. Glaub, ich bin der einzige von uns, der alle gelesen hat. Also die normale Heftreihe halt. Ja, Andi ist krachneu, brandneu. Brandneu. Brandneu. Frisch angeworben. Genau. Den angeworben oder zwangsverpflichtet? Wir haben ihn vom Straßenstrich geholt. Genau. Ich hab's vermutet. Genau, also nicht mehr so brandneu, sondern 34 und damit für den Straßenstrich zu alt. Das kommt auf die Zielgruppe an. Wollte ich gerade sagen, ja. Es gibt diverse Fetische. Zweites Standbein ist immer gut. Ja, gut, ich wollte nicht sagen, zu dick geworden. Also auch Perry Rodan-Leser schon seit 12 Jahre alt war, und aber nicht so wie der Michael, der wirklich ja alles gelesen hat. Und unser Basti, auch, der auch ein Gründungsmitglied war, mit dem ich noch alleine die Vorstellungsfolge bestritten habe, der muss leider arbeiten, müsste seit ein paar Minuten Feierabend haben und kommt wahrscheinlich im ungünstigen Moment reingeplatzt. Ja, da sind wir schon, da warten wir drauf. Aber wir kennen das im Backhauscast, dass Leute auch einfach mal so mal reinplatzen. Beim Quiz mitspielen. Beim Quiz mitspielen oder einfach so mal Hallo in die Runde brüllen. Das ist ja hier alles kein Problem. Alle Bände, alle silbernen Bände. Ich habe natürlich mich schlau gemacht. Aktuell sind das 144, ist das richtig? Ja, also wir haben noch mindestens 10 Jahre was zu tun. Ja, und 145 bis 148 sind in der Vorbereitung. Habe ich gelesen. Und die sind noch lange nicht bei den aktuellen angekommen. Also wir haben lange was zu tun. Ja, ich habe es für euch ausgerechnet. Es sind knapp 12, Periode 3 Jahre. Ach, das geht ja noch. Für den aktuellen Stand. Für den aktuellen Stand, ja. Und für den Rest werden schon die Kinder von Micha erzogen. Genau. Ach so. Ja. Kinder und Haustiere. Das wird dann eine Familientradition. Das wird dann weitergegeben. Generationen-Podcast. Das ist bei Rodan aber immer... Ja, stimmt eigentlich. Eigentlich ist es bei mir ja auch durch meinen älteren Bruder überhaupt zu mir gelangt. Wie Andi gerade sagt, eigentlich ist es immer irgendwie so eine Familiengeschichte. Wenn du sagst, du hast alle Hefte gelesen, das ist zurzeit 2991 oder wo sind wir? Genau, es geht jetzt stramm auf die 3000 zu. Und die hast du alle gelesen? Jo. Schön. In einem langen, langen Zeitraum. Also wie gesagt, bin quasi mit aufgewachsen. Hat, als ich ganz jung war, noch gar nicht mal so viel Interesse dran. Immer mal wieder so ein bisschen reingeschmökert. Und so richtig initial ging es dann los, als mein erstes Kind zur Welt kam. Da hatte ich nämlich dann gedacht, okay, jetzt muss Fernseher alles ausbleiben. Das ganze Haus muss leiser werden. Und dann hatte ich mich wieder richtig reingekniet. Ja, und jetzt mittlerweile auf dem aktuellen Stand. Die Eismönche von Triton. Steht hier bei mir. Ist das aktuelle Heft, oder? Ist das aktuelle Heft? Ja. Nee. Nein? 2991? Aktuelle Heft, das hatte ich heute noch gerade fertig gelesen, war das Cortin-Komplott. Boah. Das ist 2989 müsste es sein. 89, achso. Das hat er im Fitnessstudio durchgelesen und wir wissen aber nicht, welches er meint. Fitnessstudio kann bei ihm stehen, wirklich fürs Fitnessstudio oder für McDonald's? Meistens geht das Hand in Hand, wobei die Reihenfolge immer stark variiert. Ja, das McDonald's ist auch Bodybuilding. Ja, das kommt so meistens danach. Ich bin dann immer so schön dran, denke ich mir, oh, noch Zeit bis zur Arbeit, dann gehen wir noch schnell einen Cappuccino schnacken ins McDonald's. Und, ja. Cappuccino. Genau. Ja. Das aber wurde gebildet aus Chicken McNugget. Aber ich bin der lebende Beweis, dass das Essen nicht schädlich ist und nicht auf die Figur schlägt. Wenn man die Reihenfolge richtig einhält. Ich glaube, du hast was an der Schilddrüse. Nee. Oh. Das glaube ich auch. Das können wir natürlich jetzt hier im Podcast schlecht, aber wir gehen mal davon aus, dass dem so ist. Ja, so oft, wie ich von dem immer lese, dass er wieder beim Meckes fressen ist. Die Frau ist nicht da, wo geht er mit den Kindern frühstücken? Meckes. Wo geht er danach Mittagessen? Meckes. Wo geht er Abendessen? Meckes. Der müsste eigentlich, trotz Sport, müsste man den nicht mal durch die Tür kriegen dürfen. Ja, wenn ich den Sport weglasse, dann ist nichts mehr mit Größe M. Dann wird's ganz schön. Du hast keine Größe M mehr, haben wir letztens festgestellt. Du hast doch jetzt eine L. Nein, die sind größer ausgefallen. Es ist M, nachweislich. Du, dann, wenn die Größe ausgefallen wäre, würde ich nur ein L tragen. Und das ist nicht wahr. Red dir das ruhig schön. Erst waren die Haare weg, jetzt kommen die Kilos. Ja, da kann ich nichts gegen sagen. Die kommen nicht mehr nach. Bei mir stehen Zahlen davor. Ja, so ähnlich diszipliniert geht es auch im Cast zu. Raphael, hast du da nicht die Rückenhaare erst wegrasiert? Die kannst du Micha hier schicken. Oh ja, ich habe da noch ein Kilo Rückenhaar für dich. Die könnte ich mir aufkleben. Mit Sprühkleber. Ja, immer wieder gern genommen. Du, das ist seidig. Das ist immer gut mit Champoniert vor. Glänzt. Wenn das richtig schief läuft, dann kannst du auch beim Planet der Affen Podcast dann mitmachen anschließend. Oder wirst Trainer bei Liverpool. Sehr schön. Dritte Macht ist kein Zufall, oder? Der Name. Nein. Nee. So heißt der erste Silberband. Und repräsentiert den Anführungsstrichen Mini-Staat, den Perry Roden gegründet, um die beiden großen Machtblöcke, die kurz vor einem Atomkrieg stehen, zu befrieden mit Gewalt. Also es war seinerzeit halt hartes Ost-West-Kino. Ja, kalter Krieg pur. Achso, die Bösen haben immer Russisch gesprochen wahrscheinlich. Nee, dann, die ne? waren beide nicht sauber. Nee, Osten und Westen waren beide das. Okay. Aber auch Perrys Methoden waren anfangs ein wenig zweifelhaft. Waren alle sauber. Das kann man drüber streiten. Falsch. Ja, ich habe mir jetzt ein bisschen kritischer. Er hat alle mit dem Hypnostrahler bestrahlt. Aber für du den bist guten jetzt mein Fan. Ja. Ich habe eine ZDF-Doku gesehen, irgendwann aus Ende 60er muss das gewesen sein. Oh, der Monitorbericht. Genau, da wurde den Autoren Faschismus vorgeworfen. Oh, das ist auch übertrieben. Es ist einfach so der typische Held in der Zeit. Kalter Krieg, einfache Lösung, zack, zack. Und die hatten in den Heften auch nicht viel Zeit. Und da haben sie einfach die schnelle Lösung genommen, Hypnostrahler. Aber den Monitorbericht kann ich nur empfehlen. Findet man ganz krass einfach auf YouTube. Ja. Und am geilsten sind die Studenten, die sie dann dazu interviewen. Ja, der Typ, ja, genau. Perry Roden, probiert es ja immer ohne Krieg, gelingt nur nicht. Da suche ich nach was? Monitor Perry Roden Bericht, jo, einfach, oder was? Genau, ja. Einfach Perry Roden und Monitor müsste man es schon finden. Aber okay. Gerade seit der moderneren Zeit braucht sich Perry Roden, glaube ich, dieser Kritik nicht mehr stellen. Nee. Also sowieso das ist dich. Sowas dich. Von divers geworden. Das ist man merkt auch immer, zu welcher Zeit irgendwie welcher Zyklus geschrieben wurde. Wenn es dann so richtig, sage ich mal, so in die Hippie-Zeit reintrifft, wo die Aphelie geschrieben wurde, das ist dann ein Handlungszyklus, eine Welt ohne Liebe. Da wird es dann schon ein bisschen esoterisch irgendwann. Dann irgendwann 90er rum merkt man, jetzt wird es wieder actionlastig. Da gibt es dann wieder Kommandounternehmen. Also es ist immer so ein bisschen Zeichen seiner Zeit gewesen. Und irgendwann gibt es auch die Wirtschaftskrise. Ja, die Perry Roden kann sich keine großen Räume mehr leisten. Nur noch 500 Meter. Wenn ich noch Perry Roden noch gar nicht kenne, gibt es was, wo man sagt, fang mal damit an. Oh Gott, das ist unser Podcast. Heißes Streitthema bei uns. Heißes Streitthema. Also ich bin damals in die Heftserie eingestiegen mit Band 2013 oder 17, bin ich mir nicht mehr sicher. Ich weiß noch den Titel Stern vor Geheimnis, so eine Agentengeschichte, und habe danach versucht, mit den Silberbänden aufzuholen. Ich sag mal, eigentlich kann ich die Aussage verstehen, fang von Anfang an, aber man muss schon diese 60er Jahre Sci-Fi mögen, weil man da sonst einiges aus heutiger Sicht echt in den falschen Hals kriegen kann. Gibt's denn die ersten Hefte noch? Ja, mittlerweile allerdings nur noch als E-Book oder eben aufbereiteter Form als Silberband. Genau, die Silberbände auf jeden Fall und der Rest, wie er sagt, E-Book-mäßig. Da gibt es immer so 50er Blöcke, die kann man sich dann im Pulk bei Amazon oder anderen Anbietern bestellen. So. Das heißt, wenn ich jetzt moin an den Kiosk gehe hier, wenn ich über den Hauptbahnhof fahre und kaufe mir das aktuelle Heft, komme ich da rein in die Geschichte oder macht das überhaupt keinen Sinn? Also ich wage es zu bezweifeln. Also aktuell wird es schwierig, aber die bieten alle 50 Hefte, gibt es eine Möglichkeit, immer gut einzusteigen, weil da noch ein bisschen so kleine Cuts sind und Zusammenfassung, alle 100 Hefte ist ungefähr so bei den Runden, ist immer so ein Mini-Zyklus und dann gibt es noch die großen Varianten. Jetzt bei 3000 machen sie wohl nochmal einen ganz schönen Schnitt, dass dann auch wieder eine Möglichkeit ist einzusteigen. Allerdings für ganz, weil auch diese große Zahl echt abschreckend ist, haben sie ja auch noch die Neo-Variante angefangen, die nochmal quasi so eine Alternativentwicklung aufzeigt. Und die sind momentan bei 180. Mhm. 188, glaube ich. 188. Ja, 188. Was mir bis heute Nachmittag überhaupt noch nicht klar war einmal, dass Perry Rodan, so sollte man es dann wohl auch aussprechen, ein deutscher Science-Fiction ist. Ja, heißes Streitthema wieder. Ja. Und was ich auch nicht wusste, ist, dass da ganz verschiedene Autoren dran schreiben. Ja. Habt ihr so einen Überblick, wie viele das sind? Oh Gott, wie viele? Oh. Müsste man auch noch fragen, zählen wir noch Leute drin mit, die nur ein, zwei Ausgaben geschrieben haben? Mm. Ach, das gibt's auch noch. Ja, Gastautoren sind auch dabei. Mm. Ja, okay. E.S. Eschbach hat schon öfters mal was dazugegeben. Markus Heitz hat einen geschrieben. Und dann gibt's ja noch so Miniserien, Planetenromane, da gibt es mittlerweile so viele Abkopplungen. Dann gibt's auch noch Comics. Mhm. Bei Videospiele, glaube ich, ne? Oder waren es mehr? Ja, ein Android-Game gibt's. Es gibt ein PC-Spiel dazu. Ja, also ich erinnere mich nur an Operation Eastside, so ein Strategiespiel und an das gab's auch noch. Point and Click. Krass. Also ich, wie gesagt, war mir völlig neu und in dem Zusammenhang wohl auch, dass je nachdem von welchem Autor so ein Roman kommt, da auch, sag ich mal, andere Schwerpunkte in der Story gelegt werden, bis hin zu also von Cyberwar bis nahezu pazifistisch. Also fand ich eine ganz interessante Doku, Perry Rodan oder Rodan, Unser Mann im All, glaube ich vom ZDF produziert oder so, auf YouTube gefunden. Schwerpunkte, das ist heute, glaube ich, mehr so. Das war früher vermutlich eher ein Abspracheproblem, aber die stimmen sich heute schon sehr, sehr gut ab. Mhm. Ja, allerdings merkst du schon, wer was schreibt. Zum Beispiel Leo Lukas oder Susanne Schwarz schreiben eher immer so die charaktergetriebenen Geschichten, finde ich zum Beispiel. Also, auch mehr mit Humor, aber ich hatte mal gerade auf der Peripedia ganz schnell geschaut nach Autoren. Also wenn ich es grob überschlage, waren so um die 47 Stück bisher dran beteiligt. Ja, super. Also von der ersten Generation lebt auch keiner mehr. Da ist der Lag da, der ist, glaube ich, vor 5-6 Jahren, glaube ich, schon gestorben. Hm. Ja, 2005 ist er gestorben. Ja, die haben das damals noch aus dem Boden gestampft, glaube ich. Die haben dann so getan, als wenn sie nur die amerikanische Heftserie übersetzt haben, oder? Oh, das, ich glaube, das war, waren die ersten Ausgaben. Da hat der Autor in einem Verlag gearbeitet und hat dann sein Skript dem Verlag vorgestellt und die haben gesagt, von wem ist das? Von mir, sagt er. Oh, das ist völlig scheiße, vergesset mal. Und dann hat er ein neues Titelblatt draufgeklatscht, hat so getan, als hätte er das von einem Amerikaner bekommen, hat also einen fiktiven Namen ausgedacht, das war er selber. Genau. Und hat das dann nochmal eingereicht beim Verlag und dann haben die gesagt, boah, geil, hier, das machen wir. Und der Clou da dran war, der hat da dreimal dran verdient, einmal als Übersetzer, als Autor und auch noch irgendwie einen Bonus gekriegt dafür, dass er den Autor rangezogen hat, den Fake-Autor. Irgendwann ist dann rausgekommen und dann gab es kein Zurück mehr. Und die ganze Geschichte in unserer Vorstellungsfolge. Ehrlich? Ja, das war gerade, eigentlich war das nur so ein kleiner, sehr cool, ein kleiner Übergang sollte ich für jemanden schaffen, aber bist du ja gleich eingesprungen. Naja, wir haben in der Vorstellungsfolge, glaube ich, schon davon erzählt und in der ersten Folge, wie das ungefähr entstanden ist, ja. Aber auch nur so grob, weil die Wahrheit weiß heute eh keiner mehr, aber war schon ganz cool. Auf jeden Fall, dass da so viele Autoren dran sind. Das ist, glaube ich, eins der Geheimnisse, weswegen dieser Roman immer noch fortgeschrieben wird. Und einer der zurzeit amtierenden Autoren aus Österreich, jetzt weiß ich aber keinen Namen, der hat sogar gemeint, ich glaube, in 60 Jahren schreiben wir da auch noch dran, dann unsere Kinder. Ja, und das Enkel. War in der Dokumentation wahrscheinlich. Die ja, genau. Hast, ne? Ja, genau. Sehr genau am Schluss. Ja, ja, genau. Fand ich super gut. Und ich bin mit einem Heft mal in Berührung gekommen, weil das lag, Perry Rodan lag immer bei einem ehemaligen Bassisten von uns rum. Der hat das also wirklich komplett auch wohl gelesen. Und ich habe dann mal reingeguckt und mir war das zu der Zeit so irgendwie, nee, jetzt auch noch lesen. Da warst du noch nicht so weit. Das wollte ich irgendwie nicht. Science Fiction fand ich schon gut, aber ich hatte keinen Bock auf Lesen einfach. Das war das Ding. In Berührung so gekommen, das ist als kleiner Junge genauso. Mein Bruder hat die geradezu verschlungen und immer, das musst du auch lesen. Und da war immer, lesen, keine Bildchen. Ja, ich bin damit. Ich bin dann mit 16 dran gekommen und eigentlich nur Schulpraktikum. Und der Typ, bei dem ich habe meinen Computerladen gejobbt dann fürs Praktikum, weil ich dachte, wieso nicht das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Und der hat in den Pausen immer die, eine der späteren dritte Auflage oder sowas gelesen. Und darüber bin ich dann reingekommen und immer mal wieder geguckt, hatte keine Zeit gehabt. Was macht, vertreibst du dir die Pause? Schmökerst du mal rein und schon hängt man fest. Und dann später erfahren, mein Onkel hatte die ersten 500 gesammelt, hat die immer so fein säuberlich zwischen Butterbrotpapier gepackt. Und meine Mutter hat das mit ihren Geschwistern, als meine Großeltern tot waren und dieses Haus ausgeräumt haben, haben sie diesen Karton einfach ins Altpapier geschmissen und ich dachte, ich kriege einen Herzanfall. Das passiert erstaunlich oft. Also wir haben, beziehungsweise mein Bruder hat alle Hefte noch daheim. Ich habe jetzt noch ein großes Heftkonvolut von Andi bekommen. Nochmal vielen Dank öffentlich. Und genauso der Onkel von meiner Frau hatte auch bis in die 2000er Hefte reingelesen und hat die auch vor kurzem alle entsorgt. Ja, das schmerzt dann, ne? Ja, ja. Oder Andi, dein Papa war doch genauso. Der hatte doch auch. Genau, der hatte alles komplett bis zur gewissen Zeit, hat meine Mutter kennengelernt und hat die Schwiegermutter, die hat an dem gestippelt und gemacht, dass das kein ordentlicher Mann sein kann, der so einen Schrott liest, dass das Gewalt verbreitet, dass der. Ja, also dieses, der hat wahrscheinlich Monitor geguckt, keine Ahnung. Ja. Und dann hat er, für den Hausfrieden zu wahren, hat er alles weggeworfen. Und als meine Oma dann starb, da ist er die wieder sammeln gegangen, auf Flohmärkten und überall. Bis wir es fast wieder komplett hatten. Gut, jetzt gehen sie in eine gute Hände an den Micha weiter, so nach und nach. So kann es gehen. Vor allem, was da damals auch für einen Geldwert weggeschmissen wurde. Damals haben die ja noch einige Läden angekauft, gerade wenn es Erstauflage war. Mhm. Als ich das durchgerechnet habe, habe ich nochmal geweint. Also mein Bruder hatte die, als er sie gesammelt hat, ganz viel aus so einem Secondhand-Laden in der Stadt hier. Den gibt es heute auch schon immer, aber da haben wir auch noch Stempel in vielen Heften drin, wo die Adresse von dem Laden noch drin stand. Woche mal so spaßhalber geguckt. Also bei eBay findet man es noch überraschend oft, aber zum Teil auch zu echt unrealistischen Preisen. Also ich weiß nicht, wer es bezahlen soll, wenn man es als E-Book so bekommt. Ja, also wenn am besten eher Flohmärkte oder so. Da findet man eigentlich immer irgendwo einen Stand, wo irgendjemand die Hefte drin liegen hat. Habt ihr mal geschaut, ob es das auch in der öffentlichen Bibliothek gibt? Manche haben es, ja. Also die Hefte nicht, aber die Silberbände definitiv. Ich glaube, ich habe eine Bibliothek nur einmal in meinem Leben von innen gesehen. Ja. Weiß, dass die von deiner Arbeit 100 Meter weg ist. Ja, das weiß ich, aber keine Bildchen und so. Da musst du in der Kinderabteilung gucken, da gibt es das ein oder andere Bildchen dann auch. Das war ja auch das einzige Mal, als ich da war. Hast du die kleine Raupe Nimmersatt ausgeliehen wahrscheinlich? Ich weiß es nicht mehr, das war irgendwann mal in der Grundschule, sind wir da wirklich mal reingefahren, aber also, das sah so ganz gar nicht aus wie in den amerikanischen Filmen, die man kannte. Die hatten also in Saloy in der Kinderabteilung zwischen Asterix und Lucky Luke hatten die kleinen grünen Männchen stehen, das war damals echt verstörend. Oder Schlupf vom grünen Stern wäre ja passender gewesen. Mit den kleinen grünen Männchen bist du aufgeklärt worden. Ja, tatsächlicherweise. Ich hab da reingedacht, was zum Hölle. Aber seitdem gehe ich immer wieder gerne in die Bibliothek rein. Da findet man Dinge. Ja. Findet man Dinge. Was in der Bibliothek ist. Die Frau, die da arbeitet. Ich stelle mir gerade vor, wie er auf alle Viere durch die Bibliothek kriecht. Und findet Dinge. Dinge. Was ist das? Das sind Bücher. Oh. Also ich höre raus, die Empfehlung wäre letztendlich, sich irgendwie die E-Books zu besorgen eigentlich, oder? Ja, wenn man am besten ist einfach, dann guckt immer, wenn es irgendwie solche 50er, 100er Schritte gibt und dann holt euch irgendwas und ihr werdet erstmal gucken müssen, ob es überhaupt für euch taugt. Es gibt aber auch abgeschlossene Serien halt. Die Olymp-Serie dürfte jetzt relativ aktuell sein, oder? Oder Auch eine Empfehlung, wer Spotify hat, einen Spotify-Account, da sind die Silberbände auch als Hörbücher drin. Oh ja. Oh, und die sind fein vorgelesen, habe ich schon mal reingehört. Wirklich gut. Ja, ja, da gibt es dann auch wieder unser Diskussionsthema, heißt es Rodan oder Rodan? Rodan, ja. Es ist aber eine Sache, die mich eigentlich nur aufregt. Ich meine, der Mann spricht unglaublich toll, aber es gibt eine Sache, wo sich bei mir immer wieder was zusammenkräuselt. Ich weiß genau, sagt, was jetzt kommt. Wanderer. Alles wird deutsch ausgesprochen, nur der Planet Wanderer ist Wanderer. Okay, es gibt keine offizielle Aussage, aber für mich ist das irgendwie immer so ein kleines. Heißt das Raumschiff dann auch Stardust? Stardust. Nein, aber Stardust. Das ist wie Lucky Luke. Aber die Stimme von dem Mann ist einfach toll und das kann man sich echt super anhören. Also auch so, echt stundenlang. Auch so von der Intonation, wirklich klasse. Ja, und der sitzt, da gab es auch mal eine Dokumentation, der sitzt dann wirklich, wenn er vor dem Mikrofon sitzt, dann mit dem Silberband und schmökert den dabei durch. Finde ich total geil. Mit dem freien Account geht das wieder nicht bei Spotify, weil er dann die Kapitel durcheinander wirft wahrscheinlich, ne? Ja. Das ist, man muss zahlen, da kommt es rein. Ja, okay. Aber es ist immer noch günstiger, als die Dinger so zu kaufen. Hörbücher auf Spotify, wenn man es nicht bezahlt, geht eigentlich nur, wenn das Buch schon kennst und das einfach nur mal anders vorgelesen haben willst. In der umgekehrten Reihenfolge. In der beliebigen Reihenfolge. Nee, aber so für den Einstieg würde ich halt auch echt eine der Miniserien ins Herz legen. Und mit den Alten muss man halt echt gucken, ob man diese alte Art der Sci-Fi mag, weil das ist eine andere Art, Geschichten zu erzählen. Mhm. Aber es hat auch echt seinen Charme, wenn man da sieht, irgendwas mit Lochkarten zum Programmieren. Ja. Es gibt keine Computer, es gibt Rechengehirne. Genau. Es gibt Hebel überall noch und herrlich. Und alles natürlich mit Atomkraft betrieben. Aber das ist auch das der Atomantrieb, das habe ich heute auch gehört. Das wird erst richtig charmant, wenn man dann wirklich die alten Hefte auch in der Hand hält und sich dann noch die Coverzeichnungen dazu anschaut, weil die auch so herrlich in dieses verschrobene alte Bild reinpassen. Mit Helmen, die aussehen wie silberne Salatschüsseln, auf die ein roter Stern gemalt ist. Oder immer politisch ganz korrekt eine Zigarette in der Hand an jeder Ecke. Ja. Also es ist alles Zeichen seiner Zeit. Ja, wie gesagt, aus heutiger Sicht würde manches befremdlich wirken, man könnte sonst was unterstellen, aber es ist halt wirklich ein Kind seiner Zeit. Und es hat echt seinen eigenen Charme, also mir machen die alten Sachen halt auch gerade deswegen Spaß. Mhm. Obwohl man sagen muss, die haben relativ schnell die Kurve gekriegt zum etwas moderneren Erzählen, also ja, das kommt dir vielleicht auch jetzt so vor, weil du sie jetzt so gerafft lesen tust. Die sind ja früher, wenn du wirklich Woche für Woche das Ganze so mal durchziehst und das auf den Zeitraum legst, dann. Ja, aber ich meine auch nicht von deren Können, weil das waren Könner vorher schon, sondern einfach von der Art, wie sie erzählen, waren sie dann relativ schnell ihrer Zeit voraus, als sie dann angefangen haben, auch immer mehr in größeren Dimensionen zu denken. Das ist so mein Empfinden jedenfalls. Ja, das stimmt schon. Als wenn die Zyklen richtig losgehen oder wenn die ersten größeren Zyklen anfangen, das ist schon revolutionär. Also ich meine schon so ab Band 8, 9 von den Silberbänden finde ich, dass dann schon die Art, wie sie dann die Geschichten erzählen, sich deutlich von den ersten unterscheidet, weil sie dann auch schon, glaube ich, meine Vermutung einfach gemerkt haben, oh, das wird nicht nur so ein kleines 50-Heft-Event, das wird mehr. Das könnte ich mir was vorstellen. Was ich euch noch fragen wollte, ist, diese Risszeichnungen, von denen da die Rede war in der Dokumentation, also das, so ein Raumschiff oder sowas so als mit einer Strichzeichnung gezeichnet wird, sind die in den Heften enthalten oder Silberbänden oder ist das noch in... In den Heften sind sie drin, richtig. Ja. In den Silberbänden, müsste ich jetzt gerade wieder ins Regal, da sind sie, glaube ich, Risszeichnungen. Da ist immer eine Risszeichnung dabei. Und es war, ich habe in manchen, weil die Silberbände, die ich habe, hatte ich alle gebraucht gekauft, waren noch kleine Zettelchen ab und zu dabei, wo noch eine Zeichnung oder so drauf war. Ach, wie süß. Und ansonsten findet man alle wirklich von Anfang an fast mittlerweile sogar im Internet. Ja, weil die fand ich nämlich auch spannend, wie die sich dann da die Technologie und so weiter vorgestellt haben. Das ist großartig. Auf den Planeten, auf der Venus laufen die Dinosaurier noch rum. Das war. Ja, und das ist das Schöne, die haben das nie abgeändert. Die sind immer dabei geblieben. Wir haben das damals gesagt vor zig Jahren. Wir bleiben dabei. Das machen wir so weiter. Fick dann Dschungelplanet. Finde ich geil. Wenn jetzt Perry Rhodan eine Waffe backen wollte, was für eine würde er backen? Eine Waffe backen. Eine Waffel. Eine Waffel. Würde er waffeln. Süß oder salzig? Ich glaube, er ist süßer. Ich denke auch. Ja, er hat sich doch mal von Adler den Kaffee kredenzen lassen. Das war doch schwarz, ne? Also irgendwas zu schwarz und Kaffee. Schwarzer Kaffee, Junge. Schwarzer Kaffee. Weißt du, wie lecker der ist? Und immer ein bisschen Alkohol aus rein medizinischen Gründen dabei. Ja. Oh ja, das neutralisiert. Das stimmt. Da haben die auch in der Doku was erzählt von irgendeinem Schnaps mit 130 Volumenprozenten Alkohol. Bogus. Der wäre dann auch in der Waffel enthalten, oder? Oh ja. Die haben den da angerührt mit Götterspeise, glaube ich. Und was habt ihr mit dem Waffeleisen angerührt? Bierwaffeln habe ich unter anderem probiert. Mhm. Sah nicht toll aus, schmeckten aber. Und dann so deftige Waffeln mit Gemüse und ein wenig Fleisch drin. Und dazu gab es dann Banyakauda zum Dippen. Ui. Das war das mit dem Fisch, oder? Ja, ein Fischfondue. Könnte man es nennen. Danach hat man dann auch ein, zwei Tage lang tierische Sodbrennen, aber es lohnt sich. Das kenne ich. Das ist in der Weihnachtszeit auch immer wieder gern genommen. Und ansonsten durfte Wanda viel im Bettchen schlafen, durfte Netflix gucken. Oh. Wer hat da Weihnachten? So cool. Lichterfest. Das ist jetzt der Festtag, der nicht genannt werden darf. Genau. Der Festtag, dessen Name nicht genannt werden darf. Mit geflügelter Jahresendfigur. Ja. Eigenes Zimmer und Netflix. Ja, das habe ich auch auf Twitter gelesen. Mhm. Dass das faul und fett wird. Dann, Das hat sich hier schon eingerichtet. Also das, ich will jetzt, dass ich deinen Namen auf die Klinge schreibe, aber das läuft nicht. Ja, dann wird es ja, wird's ja eigentlich Zeit, dass wir das weiterkriegen. Ja, gut, also ich würde noch meinen, wer einsteigen will bei Perry Rhodan, hört auf jeden Fall euren Podcast an, denke ich. Ja. Ja. Das ist dann nicht von dem rohen Ton abschrecken lassen, dem rauen. Och, sag's nur. Das ist so im Weltall, da hört dich keiner schreien. Ja. Vor allem Tiffy, den will auch keiner schreien hören. Obwohl, ich will ihn schreien hören. Wen? Tiffy. Unser vorletzter Folge. Lieblingscharakter. Ja. Der leider immer noch lebt. Ja, ist vielleicht wie mit dem Dschungelplaneten. Ja, den könnte man. Da ist es schwieriger. Den Planeten müsste man aus dem Weg sprengen. Tiffy hätte man schon recht früh in der Geschichte aus dem Weg schaffen können. Aber nein, er ist jetzt ein Zauberschlumpf. Was? Ein Zauberschlumpf. Ein Schlumpf. Optisch gesehen, ja. Und vom Verhalten auch. Er ist Grumpy-Schlumpf. Du Millionen Jahre gewandert wärst, wärst du auch blau. Ja, und hätte dicke Hornhaut und in den Füßen. Ja. Der einen Flugmeilen haben muss. Also ich mag ihn auch nicht. Nicht, dass ich ihn jetzt verteidigen wollte. Der ist weise Antwort. Ist das ein Wanderer durch die Welten, ja? Ein Wanderer durch Zeit und Raum. Und, durch Zeit und Raum. Ich hoffe, dass er dadurch nie wiederkehrt. Ja. Durch Zeit und Raum ist unser Waffeleisen noch nicht gewandert bis jetzt. Nein. Ist auch noch nicht blau. Ist auch noch nicht blau. Ein Glück. Keine Schlumpfwaffel bis jetzt gebacken worden, oder? Auch nicht im Hyperraum verschollen. Das ist gut. Beim nächsten Mal. Meine, der Sumpf-Podcast will doch immer Schlumpfeis, da hätten wir eigentlich Schlumpfwaffeln machen können. Naja. Ja, jetzt ist es zu spät. Du ist es zu spät. Ja. Gut. Gibt's noch zum es gibt bestimmt noch unheimlich viel zu dem Thema Perry R. zu sagen. So. Rodan gelöst. Ja, ich sag Perry, wir sind per Du. Ah, Perry Baby. Lebet lang und in Frieden, aber das war was anderes. Ja, genau. Das war Perry R. Bei uns gibt es eher ein homerisches Lachen. Das geht wie? Keine Ahnung, musst du S fragen. Ah, S. Gut. Von S habe ich auch gehört. Frank hat sich richtig eingearbeitet. Ich wollte gerade sagen. In die Thematik. Das ist also der Killer-Clown. Die 1:30 da, die hat sich gelohnt, ja. Ja. War echt interessant. Ja. Ich merke, dass du viel Zeit hast im Moment. Ja. Fantastisch. Jetzt, wo die mich in der Reha nicht mehr stressen. Ja. Und endlich mal zur Ruhe kommen kannst. Ja. Ja, fantastisch. Na gut, dann muss ich das bei Gelegenheit mal kontrollieren, ob du da jetzt die ersten Bände dann schon durchgelesen hast. Ah ja, dann? Muss ich dann einen Test schreiben? Ja, bitte. den lasse ich mir hier von den Jungs von der dritten Macht dann ausarbeiten für dich. Okay, dann laden wir euch einfach dafür ein und dann gibt's Euch? Was heißt denn euch? Ja, das ist eine Scheiße, wa? Mann, immer dasselbe mit dem. Der baut den Mist und ich kriege hinterher einen auf den Deckel. Das hatten wir doch diese Woche schon mal. Ja. So fing die Woche genau genommen an. So, ja, oder endete die letzte Woche, wie auch immer. Oder so. Zeit und Raum spielen ja schon fast keine Rolle mehr. Ja, das stimmt. Ja, prima. Finde ich super. Also finde ich klasse. Ich finde es auch eine weise Entscheidung, das aus dem Popschutz-Podcast rauszunehmen und das separat zu machen. Ich glaube, das war auf jeden Fall auch eine gute Idee. Ja. Und ja, ihr seid natürlich auch ein Teil des Podcast-Imperiums. Und ja. Euer Imperator hat uns quasi fast vor eine unlösbare Aufgabe gestellt. Indem er twitterte, er würde ja das Wanderwaffeleisen nur nehmen, wenn wir dafür sorgen, dass unsere Schwester Viola bei der Aufnahme dabei ist, wenn er es gewinnen sollte. Ja. Das sind so viele hätte, könnte, wenn, sollte. Und Entführungen machen wir nicht mehr. Ja, das wird schwierig. Und deswegen haben wir euren Imperator aus der Liste der Teilnehmenden rausnehmen müssen. Oh. Ja, kannst du mal sehen. Da sind wir, das ging nicht anders. Ich hatte nochmal vorsichtig um Audienz gebeten, ob er denn auch kommen würde, wenn die Viola nicht kommt. Da habe ich aber leider noch keine Antwort gekriegt. Deswegen müssen wir ihn rausnehmen an der Stelle. Schmollt wahrscheinlich noch. Der schmollt jetzt. Wieso schmollt er? Jetzt rollen große Tränen durchs Internet. Ja, den kann er mit dem Augustiner wegwischen. Trinken will er das ja auch nicht. Ja. So. Ja, ich die Füße mit einreiben. Nee, andere Leute haben wir aber im Lostopf drin. Und ich denke, ich lese mal vor. Jo. Dass wir da mal jetzt zu dem Verlosungsteil langsam dann hinübergleiten. Und zwar haben wir auch passend zu Perry R. die Uli vom Universum, also auch irgendwas mit Galaxien. Universum. Passt. Ja, pass auf, geht weiter. Und den Planet Kai auf der 2. So, dann haben wir den Arne, unser Freund von den Geocachern. Steffi und das Krümelkind ist wieder dabei. Peter Gorbatz ist dabei. Ludger Lovking ist dabei. Uli vom Radio Mobil, der Chris. Und Jan Gruber von der Monowelle hat sich zu Wort gemeldet. Das wird insofern spannend. Ich glaube, wir haben zwei Kandidaten, wo das Waffeleisen nach Österreich müsste dann. Ja. Das müssten wir dann schauen, wie das mit dem Versenden dann funktioniert. Wollte ich gerade sagen. Nach Österreich. Wer weiß, ob man das überhaupt einführen darf. So Elektrogeräte. Fremde. Dann mache ich dann hier Versandzahl hier per Nachname, ne? Also. Ich habe keine Ahnung. Das besprechen wir dann, wenn es soweit ist, ja. Also ich habe gelernt, die DHL-Sendungsverfolgung, die hört an der Grenze auf. Das ist interessant. Wie bedauerlich. Das macht spannend. Hört die Sendung da auch auf? Vielleicht. Sonst müssen wir ein Übergabetreffen in Nähe der Grenze vereinbaren. Ganz oder konspirativ. So. Ja. So, Frank, was hast du denn überlegt? Und die Losfee, was habt ihr denn überlegt? Wie machen wir es denn heute? Die Losfee, wo ist denn die eigentlich? Losfee! Ja! Seitdem die auf Twitter war. Kann ich ja mal das Mikrofon? Moment, Losfee. Ja, ich will das Mikrofon. Aber Losfee, warte doch. Hey, seitdem die auf Twitter war. Das ist kaum noch auszuhalten mit der. Naja. Sie will jetzt in die erste Reihe, oder? Ich will das Mikrofon. Das ist unfassbar. Naja, was soll ich sagen? Ja, wir haben, die Losfee hat hier, Losfee, du gehst jetzt raus. Ich will das Mikrofon. Die Losfee hat hier 9 Lose vorbereitet. Sehr schön. Und ich muss jetzt die Arbeit wieder machen. Das ist auch typisch für die Losfee. Die hat gesagt, eben noch im Rausgehen, wenn die nicht ins Fernsehen kommt, dann will sie auch nicht ans Mikrofon. So. Ja, gut. Dann schleich dich doch, Losfee. Losfee! Ja. Ja, schon. Die Losfee könnte das Kamerakind noch holen vorher. Das Kamerakind ist, das wurde telepathisch, ja, nein, das telegrafisch. Telegrafisch schon geordert. Weil es gab ja im Vorfeld jetzt schon doch die ein oder andere Diskussion über diese Verlosung heute, da Leute hier als, wie soll man das denn sagen, als Proxy-Handy jetzt, ja, als Waffeleisenspender mit reinspringen, um das Waffeleisen für andere Menschen zu gewinnen, ja, denen sie das... könnt ihr machen, wie ihr wollt. Uns ist das egal, was ihr mit dem Ding treibt. Hauptsache, das ist am Start, wenn wir es weiter schicken wollen. Letzten Endes werden wir es nicht verhindern können. Und nee, ich habe auch dem aktuellen Chatverlauf dann entnommen, das ist alles okay so. Die müssen ja auch erstmal gezogen werden. Genau. So, also, ich mische dann mal mit der Mischmaschine. Oh, das mischt sich sehr schön. Mhm. Jetzt ist gerade eins kaputt gegangen. Hast du die Messer drin gelassen diesmal? Scheiße. Warte nochmal. So. Ich habe jetzt das Rührgerät entnommen und werde jetzt in den Lostopf greifen. Ich schaue auch nicht hin. Ich habe ein Los gezogen, das große Los. Und das ist jetzt, jedes Mal spannend wieder. Und jetzt bin ich da selbst auch immer wieder gespannt. Ich bin übrigens bei meiner Art und Weise, die Lose herzustellen, geblieben. Ja. So, es hat gewonnen. Es hat gewonnen, yeah. Der. Hat geklappt. Ich bin stolz. Chris hat gewonnen. Also nicht es, sondern Chris hat gewonnen. Chris hat gewonnen. Der Chris hat gewonnen. Und damit, ja, bin ich mal gespannt, wie er das Waffeleisen dann zustellt. Oder macht ihr das? Das klären wir dann jetzt gleich noch. Das klären wir dann hinter den Kulissen. Weil Chris hat eigentlich gesagt, er möchte gerne mitmachen, damit es dann an die Sabine vom Radiomobil dann geht. Endlich mal. Ja, das war das erste Mal, dass es hier so... kommt auch noch Applaus. Ja, konspiratives, taktisches Teilnehmen an der Auslosung gab. Und wir können an der Stelle immer nur wieder dazu raten, beauftragt auch eure Freunde, ja, hier mitzumachen. Sagt es euren Eltern. Heute ist Damennacht, heute Nacht. So. Ja. Dann hat das tatsächlich so geklappt, schau. Herzlichen Glückwunsch an die Kollegin, die auch ja frisch aus der Reha ist, wie ich gelesen habe, und sich jetzt mal gesund backen darf. Schön. Sehr, sehr gut. Jetzt frage ich mich natürlich, wer dann alles in die Sendung kommt. Ja, der Chris. Der Chris und die Steffi. Und die Steffi und der Uli. Und der Uli dann auch. Und dann sind wir wieder in der Unterzahl. Und der Postbote. Und der Postbote. Und S. Und die Ilse vom Sparmarkt. Weil da haben sie die Eier gekauft. Und dann waren sie noch beim Günther bei seiner Kuh. Ja, gut. Cool. Ja, ansonsten wieder cool. Wirklich herzlichen Dank für alle, die sich beworben haben. Macht weiter so. Vielleicht findet das Waffeleisen dann auch zu euch. Ja, im nächsten Jahr. Genau. Schön. Raphael hat es schon zweimal gehabt jetzt eigentlich, ne? Ja. Dann gehörst du ja auch zu der Liste der Kandidaten, die kurz davor sind, es behalten zu dürfen. Deswegen heißt es jetzt zurückhalten, weil ich möchte, dass es hier noch lange weitergeht. Es sei denn, es gibt dann den Wanderdönerspieß. Achso, ich dachte Smoothie Maker. kein Schmusi Maker. Schmusi. Schamusi? Sind wir ja schon wieder bei Voyager? Hörst du, Mäuschen, na, magst du einen Schmusi? Auch doch, schon gerne eigentlich. Achso, es war zu trinken. Ich bin enttäuscht. Ja, trinken. Apropos trinken. Jetzt wird ernst. Mhm. Wir müssen reden. Oh Gott, Sie reden. Wir müssen über unseren Sponsor reden. Genau. Der uns nichts bezahlt. Der aber in gewissen Teilen der Podcast-Szene nicht ernst genommen wird. Weil er nichts bezahlt. Weil er nicht bezahlt und angeblich auch seiner Kernkompetenz nicht in der Weise nachkommt, wie es dort gewünscht wird. Wir sprechen über was, Raphael? Richtig, Augustina. So. Augustina hat eine Kernkompetenz. Also wir haben ja schon überlegt, was wir damit machen. Meine Idee war, ich nehme es mit und stelle eine Flasche an jeden Autobahnhof. Aber genau. Und deswegen haben wir uns überlegt, wenn wir schon das Imperium wieder zu Besuch haben, da kommt ihr nicht drum rum. Ihr dürft heute mit uns das berühmte Bierquiz spielen. Gott. So. Jetzt schauen wir mal. Und erschwerend kommt hinzu, der ewig Zweite. Achso, das bin ich? Ja, der stellt heute die Fragen. Genau. Weil ich sie auch herausgesucht habe. Weil er sie herausgesucht hat. Da ist doch der Mann mit den Kenntnissen. Basti ist natürlich jetzt nicht da. Vielleicht kommt der pünktlich zum Finale. Zum Finale, genau. Da kann man nochmal alles retten am Ende. Wenn das Finale rum ist. Ich darf an der Stelle nochmal sagen, das Bierquiz ist erschienen im Ars Vivendi Verlag. Ars Vivendi. In der zweiten Auflage, Copyright 2012. Redaktion Barbara Dieker und Hans Kurz. Illustration Anita Himpel. Und diese Fragen sind also nicht frei von mir erfunden, sondern kommen hier aus dem Bierquiz. Wie ist denn der Spielmodus heute? Wie machen wir es denn? Wer was weiß, sagt was. Wer was weiß, sagt was, wäre schon mal gut. Dann brauchen wir nicht so lange. Und jetzt weiß ich nicht, willst du es mit der geballten dritten Macht aufnehmen, dass die sich beraten müssen und das Ergebnis, was die zusammen sagen, gilt? Das müssen die sagen, ob sie sich jeder einzeln trauen oder ob sie das zu dritt machen wollen. Ich würde es zu dritt machen. Ja. Blamieren wir als Team. So, das gefällt mir. Gut, alles klar. Dritte Macht gegen den Klaus. Oh. Da können wir ganz kurz, Basti schreibt gerade hier bei WhatsApp, was habe ich verpasst? Ich schreibe ihm ganz schnell, komm rein, schnell. Du wirst jetzt gebraucht. Schnell, die wollen uns was zu Bier fragen. Ah. Ja gut, ich nehme auf jeden Fall erstmal schon mal einen Schluck zur Vorbereitung, auch zur inneren Einkehr. Genau, das macht auch die Stimme schön. Flasche. Geschmeidig. Gott gewollt. Weihnachtsbier. Warte mal, muss ich jetzt schnell einen Weihnachtsmann draufmalen, dann geht es. Weihnachten? Weihnachten? Oh, ihr hat einer Weihnachten gesagt, das ist ja furchtbar. Oh nein! Be you. Das ist am Anfang immer so schön. Ach je. Oh. Jetzt ist mir kaputt. Außer Rand und Band. Übrigens auch schön vorgelesen, dieses Hörbuch. Das mit dem Kaputt, ja. Wer es nicht erkannt hat, ist es aus Quality Land. Ich kenne es leider nur aus dem Geschriebenen. Ja. Ah, okay. Das ist sehr gut. Ja, da der Kollege noch nicht erscheint, ich lege mal eine Frage zurück fürs Finale. Ja, im Flur steht ein Fessino, aber den kennen wir nicht, oder? Ist das euer Kollege? Hat der irgendeinen abgefahrenen Spitznamen? Nee, okay. Ja, kann ja sein. Das weiß ich ja nicht. Das ist der Inkognito. Er schreibt. Er schreibt, der bleibt. Oh, er ist gerade doch erstmal nach Hause gekommen. Ja. Erstmal Herr Rita. Herr Rita. Kann auch dabei essen. Genau. Er sollte dabei trinken, vor allem. So. Also, nur nochmal zur Erklärung: folgender Spielmodus. Es wird eine Frage gestellt. Dann werde ich auf die Frage drei Antwortmöglichkeiten geben und die jeweils mit A, B oder C ankündigen und ihr entscheidet euch dann für A, B oder C. Das werde ich dann entsprechend notieren und dann die richtige Antwort vorlesen. Gewonnen hat die Gruppe, die am meisten Fragen richtig beantwortet hat. Hast du mich gerade fett genannt, sag mal? Was? Die Gruppe. Du vertrittst hier das gesamte Backhaus-Cast-Universe. Backhaus-Universum. Das ganze Franchise. Das Backverse. Du kannst auch Karl zur Rat ziehen, falls Karl noch nicht abgeschaltet ist. Karl ist in der neuen Wohnung und streicht die Wände. Oh. Der ist aber lieb, Herr. So. Oh Gott, war der flach. Ja. Erste Frage. Bitte. Wer ist der älteste literarische Held, der gerne Bier trank? Oh. A. Gilgamesch. B. Odysseus. C. Siegfried. Da ihr es ja so mit Lesen habt, habe ich gedacht, wird das so ganz einfach. Gilgamesch-Epos, das ist ja hier Erschaffung der Welt und alles. Haben die dabei gesoffen? Nee, das war ein Raumschiff. Und den Unsterblichen, das hat sich in 12 teilen lassen. Also da wurde schon mal nicht gesoffen, Bier, das streichen wir raus. Und Odysseus kenne ich nur aus Odysseus 31, der hat auch nie gesoffen. Wir nehmen auch Siegfried. Wir nehmen Siegfried, ja. Ja, Siegfried hört sich schon so versoffen an. Die dritte Macht nimmt Siegfried, ja. Siegfried, ist das der Siegfried mit dem Drachenblut und ich bin zu blöd, auch den ganzen Fuß reinzuhalten und so? Mhm. Oder welcher Siegfried ist das? Das war der Siegfried, der mit den Nibelungen. mit den lieben Lungen. Ja, ich sag auch Siegfried. Okay. Auflösung. König Gilgamesch aus dem gleichnamischen sumerischen Epos sprach dem Bier gerne zu. Der Gilgamesch-Stoff wurde auf Tontäfelchen in Mesopotamien gefunden, die sich mindestens in das 18. Jahrhundert vor Christus datieren lassen. Damit ist die erste Runde mit 0 Punkten ausgegangen. Frage Nummer 2. Warum haben gläserne Bierkrüge sogenannte Augen? A. Damit die eingeschenkte Menge Bier größer wirkt. B. Damit der Bierkrug leichter ist. C. Damit das Bier verlockender aussieht. Das ist B. Damit der leichter ist, sonst könntest du den nämlich kaum an, wenn der ganz aus Glas wäre, durchgehend. Und dann noch der Liter Bier drin. Da wird schwierig. Meine Antwort. B. Ich habe B notiert. B. Was war noch A und was? Ja, ich kann gerne nochmal. Ja. Hm? Die Antwort A wäre, damit die eingeschenkte Menge Bier größer wirkt. B, damit der Bierkrug leichter ist. C, damit das Bier verlockender aussieht. Wird A getippt. A sagen. Ich würde auch sagen A, weil bei B die auch sagen, ich habe auch schon Bierkrüge ohne Augen hochgehoben. Also, ja, A. Okay. A. Die Antwort ist, die sogenannten Augen sind Aussparungen im Glas. Ohne sie wäre der Bierkrug so schwer, dass man ihn kaum hochheben könnte, jedenfalls nicht, um weit genug, um damit anzustoßen. Damit ist die Antwort B richtig. Das Backhaus-Universum hat einen Punkt. Yes, weil wir reden hier von richtigen Bierkrügen. Ja, nicht so 0,2er Seide. Also ich habe ein paar Jahre in München gelebt. Ich glaube, die haben auch richtige Bierkrüge. Ja, definitiv. Die haben zwar kein richtiges Bier, aber richtige Bierkrüge. Was Ding da hatte, also... Ein was? Ich glaube nicht, dass Gilgamesch schon so ein Glaskrug hier hatte. Die Antwort müsste man nochmal überprüfen. Die stand so jetzt nicht direkt im Zusammenhang mit Herrn Gilgamesch. Ja, man muss dafür auch erwähnen, dass dann diese Nutzer dieser Bierkrüge einfach nur schwache Arme haben. Also ja, das ist ja auch größtenteils. Also ist jetzt auch egal. Schwache Blasen. Der Imperator? Frage Nummer 3. Bitte, ja. Wann wurde die Brauerei Guinness im irischen Dublin gegründet? A. 1659, B. 1709, C. 1759. C. Ich bin Guinness-Fan. Außen also, hier in Guinness stehen. Also ich hätte es nicht gewusst, deswegen sage ich jetzt mal A, um fair zu sein. Okay. Die Antwort. Steht hier auf meiner Flasche drauf. Das ist natürlich. Sir Arthur Guinness gründete 1759, also C, seine Brauerei, in der das weltberühmte dunkle Stout produziert wird. Übrigens, der Slogan Guinness is good for you gilt als einer der erfolgreichsten der Werbegeschichte. Guinness is good for you, Ralf. You know. So simpel. Ja. Es ist gut. Frage Nummer 4. Welche Biersorte wird ohne Zusatz von Zuchthefe gebraut? A. Gäuse oder Gose, B. Lager, C. Schwarzbier. Boah. Was ist Zuchthefe? Alter Schwede. Das ist halt der Zusatz von, lass das Zucht weg, ohne Zusatz von Hefe. So, was waren denn die Antwortmöglichkeiten? Gose oder Gäuse? Kenne ich nicht. B, Lager, C, Schwarzbier. Ich kenne nur Beta-Gäuse. Ich würde jetzt A sagen. Ja, komm. A. Ich nehme B. Es ist schön, nach Beta-Gäuse anhört. B und die dritte Macht sagt A. Das belgische Gäuse bzw. das aus Goslar stammende Gosebier entsteht durch Spontangärung. Traditionell gelangen dabei Bierhefebakterien. Oh, ich habe ganz spontan gegärt. Schau mal, ganz spontan habe ich gegärt. Ja. Entschuldigung. Ich kann nichts dafür. Ich war halt feucht. Spontangärung. Blüpp! Ah, fertig! Spontane Selbstentgärung. Ja. Entschuldigung, weiter. Ja, traditionell gelangen dabei Bierhefebakterien aus der Umgebungsluft in die offenen Gärbottiche ganz zufällig liegende Maische. Genau, die landen dann da so das und sagen sich, hier ist das schön. Spontangärung. Die haben Geld in der Luft rumfliegen und nennen das Spontangärung. Das ist ein Fall fürs Amt. Aber wir haben Ordnung. Das ist, aber wie gesagt, in Belgien. Also in Belgien und Goslar. Bitte aufpassen. Ja, Belgien, die machen das, ja, was sie wollen mit dem Bier. Nicht, dass man da anfängt, spontan zu gären, wenn man sich dort aufhält. Sag mal, gärst du schon wieder spontan hier oder was? Ja, pff, ja und wie? Da gärt noch was, ja. Ja. Okay. Also, irgendwie aus Versehen was in den Kessel? Hefepilz. Traditionell Hefebakterien. Ja. Ja, genau. Also spülen will gekonnt sein. Nächste Frage. Wie? Ich muss das noch notieren fürs Unwort des Jahres 2019. Spontangärung. Spontangärung. Ich habe ja auch an Spontanurin und sowas gedacht, aber naja, das ist ein ganz anderes. Selbstentzündung. Spontanbefruchtung. Oh. Sagrotan, ja, weiter. Ich schweife ab. Wie nennen die Comicfigur Werner und seine Freunde ihr Bier? Bölkstoff. Bölkstoff. Bölkstoff. Wer ist nicht für Bölkstoff? Dann stelle ich die Frage anders. Welchen Buchstaben hat Bölkstoff? Vergiss es. Also. Rülpssaft wäre A gewesen, B. Gerstensekt, C. Bölkstoff. Oh, A wäre auch schön gewesen. Und ja, es ist natürlich Bölkstoff. Das plattdeutsche Wort Bölken bedeutet laut reden, aber auch rülpsen. Der Werner Zeichner, Röttger Feldmann, ließ das Bier sogar real herstellen. Aus der Flensburger Brauerei kommt das dann. Das ist richtig. In welcher Gaststätte gibt es die weltweit größte Auswahl an Biersorten? Ist das A, das Delirium Café in Brüssel, B, das Hofbräuhaus in München, muss ich auch lachen, C, das, wie auch immer, Chandos in London? Ich habe keine Ahnung, ich möchte, dass es A ist. Pusch, das sind die Engländer. Also das Hofbräuhaus ist, glaube ich, fast nicht. Nee, das glaube ich auch nicht. Nee, das ist, da gibt es nur eins. Ich glaube, da ist die Auswahl sehr eingeschränkt. Ja, von den Marken her. Ich möchte gerne, dass es A ist. Wie hieß das? Hab ich Deliriumhaus. Wir nehmen dann das andere. Ja, großartig. Ihr nehmt das C? Okay. Dann gucken wir mal. Das Delirium Café in Brüssel hat die weltweit größte Auswahl an Biersorten. Die Belgier, hier Spontangärung, schaut, genau. Sagt, bumm, paff. Stand 2011 haben die 2004 Biersorten. Wer da sein Bier nicht findet, bringt es selber mit. Nein, ist selber schuld. Bringt es selber mit. Spontangärung im Deliriumhaus. Ja, das erklärt, warum Belgien so belgisch ist. Ich sage ja auch immer, ich kann total spontan sein, wenn man mir rechtzeitig Bescheid sagt. Genau. Ja. Sei doch mal spontan. Au ja. Könntest du in 3 Wochen spontan sein? Du, schade mir auch. Soll ich auch gären? Ich könnte auch noch ein bisschen spontan gären. So, ja. In welcher Comic-Filmserie wird Duff-Bier getrunken? Sind das die Simpsons? Simpsons. Ah. Es sind C, die Simpsons, wird hier aus allen Kanälen gerufen. Gab es auch mal real. Ja. War, glaube ich, im Becks, oder? Das weiß ich mal, aber es war gar nicht schlecht. Das hat sich mal irgendeinen Sommer recht oft getrunken. Also der biergelbe Homer Simpson trinkt besonders gerne Duff. Im wirklichen Leben bietet es die Firma Duff UG in Deutschland und der Schweiz an. Also Duff UG, müsste man mal gucken, das Spiel ist ja von 2012, ob es die noch geschafft haben bis 2018. So, nächste Frage. Wo steht die größte Brauerei der Welt? Ist das A in Mexiko, B in Milwaukee, C in München? Die größte Brauerei der Welt. Die größte Brauerei. Kommt größer, schneller, weiter, Amerika. Hat hier, wie heißt der denn? Gibt's mit auch der Currywurst. B Milwaukee. Ja, ich sag Milky Way, Rocky. Ne, Belgien ist, glaube ich, diesmal nicht dabei. Nein. Nee, schade. Die sind zwar spontan, aber nicht groß. Aber im Spontansein sind sie. Aber wenn du mir jetzt so sagst, was Milwaukee übersetzt bedeutet, dann. Milwaukee ist eine Stadt in Amerika, oder? Ich bin vereint nicht den Staaten. Ja, Wayne's World, hallo? Milwaukee? War das also ich sage Milwaukee. B. Also was hatten wir jetzt zur Auswahl? Mexiko, Milwaukee und München. Ich nehme an, dass das Mexiko-Stadt ist, was die da meinen. Ich könnte mir auch vorstellen, Mexiko, es heißt ja nicht, dass sie gutes Bier brauen. Ja. Oh, es gibt geiles mexikanisches Bier. Mehr Hunde. Was? Mehr Hunde im Podcast? Mehr Hunde. Nein, im Bier. Achso. Ja, nehmen wir Mexiko. Ja, nehmen wir Mexiko. Ihr nehmt Mexiko. Mexiko. Jo, Antwort. Im mexikanischen Piedras Negras an der Grenze zu den USA nahm 2010 eine Brauerei den Betrieb auf, die jährlich bis zu 30 Millionen Hektoliter Bier der Marke Corona ausstößt. Yes. Mexiko. Ich habe jetzt übrigens mal nebenbei nochmal nachgeguckt. Es ist veraltet. Die Größe ist jetzt in Belgien. Ganz spontan. Das ist wahrscheinlich die Koma-Brauerei Belgien, die das Delirium haust. Die das Delirium. Deliriumbräu. Sehr schön. Ja, aber Corona, ein schönes Grillbier. My Corona. My Corona. Ah, nee, das, ja. Du kannst dir jedes Bier haben, solange du auf Corona stehst. Ja, genau. Das ist ein Punkt für die dritte Macht. So sieht's aus. Damit aktueller Zwischenstand 5-4. Für die dritte Macht. Ja, bei noch 6 offenen Fragen. Oh, jetzt muss ich aber hier nochmal Fahrt aufnehmen. Warte mal. Genau. Ich mache mich nochmal locker. Ja. Atme nochmal tief durch. Wo ist mein Spray? So. Welches Getränk wird Asterix in Britannien serviert? A. Lauwarme Servicia. Ja. Genau. Ja. Und Wildschwein mit Minzsoße. Das arme Schwein. Also beide für, nicht für Gin Tonics, B, kaltes Wasser, sondern für C, lauwarme Servicia. Servicia, ja. Ja, genau so ist das auch. Also wenn wäre es auch höchstens heißes Wasser mit einem Tröpfchen Milch, ja? Mhm. Die lauwarme Servicia dient in dem Comic ebenso wie das in Pfefferminzsoße gekochte Wildschwein zur Charakterisierung britischer Kochkünste. Was macht das Röstmalz? A. Das Bier dunkel. B. Das Bier stark. C. Das Bier hitzebeständig. Du, sag mal, was macht eigentlich das Röstmalz so? Ganz spontan. Ganz spontan. Ich Farbe. Also wenn ich würde auch sagen, Was röstet schwarz? Was schwarz ist, ist dunkel? Ja. Dunkelbier? Farbe. Dunkel. Ja. Farbe. Ja. Wirklich? Sagt man nicht, der Rost hier beim Grillen, dass das hitzebeständig ist? Was war denn noch außer der Farbe? Das Röstmalz. Ich bin für Farbe. Macht das Bier dunkel, stark oder hitzebeständig? Dunkel. Hitzebeständig. Das Bier überlebt einen Eintritt in die Erdatmosphäre, ja. Das überlebt eine Spontanentzündung. Okay, für die Farbe. Hitzebeständiges Bier und dann damit grillen. Das ist ja, das ist gut. Es geht nicht. Farbe. Ja, Malz, das besonders lange und heiß gedarrt wird, verfärbt sich tiefbraun bis schwarz. Das färbt natürlich aufs Bier ab. Auf den Alkoholgehalt und Haltbarkeit hat es keinen Einfluss. Damit habt ihr beide richtig geantwortet. So kommen wir nicht weiter, da liege ich immer noch einen Punkt hinten. Ja, genau so sieht es aus. Das ist bei irgendein Backhaus muss jetzt weiter werden. So, gut. Wie heißt im Buch Herr der Ringe der Wirt des Gasthauses zum tänzelnden Pony, in der besonders gutes Bier ausgeschenkt wird? Ist das A, Tom Bombaldi, B, Sam Gamgee, C. Gerstenmann Butterblume. Oh, das ist die Butterblume. Genau, C. Ja. Tom Bombadil war doch so ein singender Baum, oder? Nee, das war einer, der hat so eine Nymphe da geknallt. Ach so. Nee, ja, auf jeden Fall hatte der hatte nichts mit Bier zu tun. Ein Delirium-Kaffee. In Brüssel. Ja. Oh, Schatz, ich bin eine Spontan-Gärung. Ja, da bleibt ja nur C. C, okay. C ist die richtige Antwort. Wie es der Vorname schon nahelegt, Gerstenmann schenkt im Gasthaus zum tänzelnden Pony das Bier aus. Gerstenmann, komm mal heran. Gerstenmann, komm du heran, ganz spontan. Mit dem Butterblumenbier. Butterblumen, Butterbier, das ist aber hier der Potter-Harry, oder? Ja. Harald Töpfer. So, dann sind's noch drei Fragen bis zur Entscheidung. Aktueller Stand. Eins, ich habe Schweiß auf der Stirn, mach vorwärts. Sie macht. Oh. Es steht 8-7 für die dritte Macht. Welches deutsche Bundesland ist nicht im Besitz einer eigenen Brauerei? A. Baden-Württemberg, B. Bayern, C. Bremen. So komisch das klingt, ich würde sagen Baden-Württemberg, weil Bremen hat doch Becks. Ja. Oder ist die Brauerei außerhalb von Bremen? Dann weiß ich natürlich wieder nicht. Vielleicht ist sie dann vor den Toren von Bremen, dann kann es auch Bremen sein. Baden-Württemberg. Ich würde auch sagen, weil bei anderen beiden, glaube ich, da gibt es Bier. Ja. Brauereien. Ich würde Baden-Württemberg sagen, pass auf. Aber ich sage jetzt Bremen, alleine um eine Chance zu haben, wenigstens noch was anderes. Weißt du, ich muss ja. Ich bin ja quasi taktisch gezwungen, eine andere Antwort zu geben, also als die Jungs von der dritten Macht. Okay, dann habe ich jetzt für die dritte Macht A, Baden-Württemberg, und für den mutigen Klaus C, Bremen notiert. In der Hoffnung, dass die Brauerei irgendwo außerhalb von Bremen ist. Er muss auch mutig gewesen sein, er hat versucht, sich SOS aus dem Weltall anzugucken. Ja, immer noch so ein leichtes Zucken im linken Auge. Aha. Jetzt kommt die Auflösung, das staatliche Hofbrauhaus in München. Ist natürlich staatlich, ne? Und die badische Staatsbrauerei Rothaus befinden sich jeweils in Landesbesitz. Fuck! Das Bundesland Bremen dagegen kann sich nicht mit einer landeseigenen Brauerei schmücken, weil die Becksbrauerei und auch die Hakebeckbrauerei nicht in Landesbesitz sind. Damit steht es jetzt 8-8. Ah, das Glück ist mit den Doofen. Noch zwei Fragen. Welches Land muss Bier importieren, um den Bedarf seiner Bürger zu decken? Ist das A, Irland, B, Großbritannien, C, die Niederlande? Etwas verlockt mich, A zu sagen. Ja, mich auch. Die Iren. Nach Irland auswandern soll. Schon wieder alles leer gesoffen. Ruf mal drüben an. Soll mal Kasten vorbeibringen. Das ist ja natürlich den Belgien, die saufen alles weg. Also, was darf ich notieren? Für mich notierst du bitte Holland. Die Niederlande? Ja, die verkaufen ja ihr ganzes Bier nach Italien. Da kriegst du das am Campingplatz in Warm. Mhm. Und dann müssen die das wahrscheinlich selber einkaufen wieder. Oder okay, so. Und für die dritte Macht? Inhalt, was nehmen wir? Irland, Holland, was war das andere? Großbritannien. Großbritannien, die Briten haben eh keinen Geschmack. Irland, ich weiß es nicht. Irland wird ich Irland, sagen. Komm, nehmen wir Irland. Irland. Okay. Einfach aus Sympathiegründen Irland. Genau. Jo, die Briten führen mehr Bier ein als aus. Iren und Holländer verzichten dagegen auf einen Exportüberschuss. Jo. Ja, hat keiner. Dann 8-8. Haben wir 8-8 nach wie vor. Und wie viele Fragen noch? Und jetzt kommt die alles entscheidende und letzte Frage. Jetzt kommt Basti. Genau. Wo ist er? Nein. Welches Bier ist erst seit 2011 auf dem Markt? A. Geiler Bock. B. Fucking Hell. C. Pissenpilz. Also, ich sag B, weil ich meine, es gibt ein Bier, was tatsächlich so heißt. Das hat aber mit der Stadt zu tun. Die Stadt heißt wirklich Fucking. Ja, das ist ja alter Witz. Ich weiß es, ich sag B. Was sagt die dritte Macht? Ich würde gerne sagen Pissenpilz, aber ich weiß nicht, was die anderen dazu sagen. Das nehmen wir. Ja. C. Wenn verlieren mit Stil. Genau. C. Pissenpilz. Okay, dann gucken wir mal. Das Bier Fucking Hell ist zwar nach dem oberösterreichischen Dorf Fucking benannt, wird allerdings von einer Berliner Firma vertrieben, die es im Schwarzwald brauen lässt seit 2011. Das ist aber auch was, wa? Nach einem Dorf quer durch in Österreich und dann im Berliner Vertrieb und das wird dann alles im Rothaus wahrscheinlich gebraut. Ja. In Belgien. Da in unter spontaner Gärung in Belgien hergestellt. Deliriumhaus, ja. Ja. Damit ist das Endergebnis 8 Punkte für die dritte Macht und 9 Punkte für den durch Herrn Klaus Backhaus vertretenen Backhaus-Cast. Micha, ja. Rat die Transformer-Geschütze. Das war aber knapp. Das war aber ganz schön knapp. Boah, auf den Schreck muss ich mal erst eintrinken. Ein Pissenpilz? Also jetzt möchte ich, dass hier irgendjemand Pissenpilz gründet. Ja, Raphael. Dann hau mal rein. Vertreiben wir dann in Berlin. Braut genau. Gebraut in Hannover. Aus gutem Maschseewasser. Da haben auch wieder reingepisst. Mit Hefe aus Brüssel. Spontan. Spontaner Hefe aus Brüssel. Spontan gegärt, ja. In Berlin kannst du alles verkaufen. Cool, danke Frank, schönes Quiz. Bitteschön. Immer wieder gerne. Es sind immer so Aspekte dabei, die man gar nicht kannte. Ja. Ne? Gilgamesch hätte keiner gewusst. Der erste Biertrinker angeblich. Ja, ist angeblich. Ich sag immer noch auf, der Gilgamesch wurde nicht getrunken. Und Mexiko hatte mal die größte Brauerei der Welt. Bis die Belgier kamen. Die sind ja auch vorgewillt. Welche belgische Brauerei braut denn so viel Bier? Und warte mal, das gucke ich nochmal. Für wen? Für die Briten. Zum Beispiel. Das ist die AB InBev. AB InBev? Macht die denn alles? Ja gut, die haben zig Brauereien aufgekauft. Wenn man das natürlich subsumiert, dann sind das ja mehrere Brauereien gegen eine. Na, die werden schon da ein großes Ding irgendwo hingebaut haben. Anheuser-Busch. Keine Ahnung. So, schön. Jo. Da haben wir wieder was gelernt hier beim Quiz. Soll ich jetzt Weihnachten sagen? Ah! Nein, stopp, die Musik! Nicht singen! Mein Name ist... Ja. Alles Haschischrauch, jetzt kriegst du nicht mehr gestoppt, ne? Mann, jetzt ist er aber wirklich außer Rand und Band. Ja. Oh, das hat ihr nicht gut getan. Ich hätte dieses Update nicht machen sollen. Genau. 3 Chipstüten für Aschenbrödel oder so. Genau. Hey, Nüsse. Irgendwann zum Knabbern. Haselnüsse auch. Haselnüsse. Haselnüsse. Haselnüsse. Nee, machen wir keinen Witz. Mach auch keinen Witz mehr über Tofu, das ist nämlich geschmackslos. Das machen wir auch nicht. Entschuldigung. Wir nähern uns dem Ende der Sendung, man merkt es. Ja. Ja. Es geht dem Ende entgegen. Das Ende ist nah. Apropos das Ende. Ich bin dem Oboman noch eine Antwort schuldig. Oh. Ja, und zwar hatte der ja in meinem Reha-Tagebuch die Frage gestellt, ob es denn in dieser Reha auch ein Reha-Orchester oder ein Kurorchester gibt, richtig, ja. Oder ob es da Bogenschießen gibt oder ob die Unterhaltungsindustrie da irgendwie vertreten ist. Ja. Alle 3 Fragen kann man mit Nein beantworten. Es gab da zwar hin und wieder ein Abendprogramm in der Reha-Klinik, allerdings wurde da ganz schnell deutlich, dass das eher an ältere Damen und Herren gerichtet war. Da konnte man zum Beispiel mit Frau Stollfuß Knöpfe annähen lernen abends oder irgendwelche mutigen mittelalten Herren traten mit Gitarre auf und sangen Blowing in the Wind. Stollfuß klingt nach einem Hobbit-Familie. Und ja. Also das war die Unterhaltungsindustrie, will ich das nicht nennen, aber es gab halt immer schon mal einen Ehrenamtler, der da mal ein Liedchen gesungen hat, oder man konnte Bernstein schleifen, auch sehr schön, oder Filzen fand ich auch prima und habe mich auch spontan nicht angemeldet. Ich hab stattdessen den Kurs in Podcasten gemacht. Und schwupp, haben wir uns alle zu Tode gefühlt. An sowas habe ich auch gedacht. Ja, auch Bogenschießen ist weit vorbei. Das gab es da auch halt nicht. Und fürs Kurorchester hätte es noch nicht mal eine gescheite Auftrittsmöglichkeit gegeben, so in Form einer Außenbühne mit irgendwelchen, sag ich mal, akustischen Merkmalen, dass man da was auch über weitere Distanz hätte hören können. Ja, also von daher, lieber Christian, leider nix in Schönhagen in der Richtung, wenn auch das gelegentliche Musizieren von Menschen dort abends bestimmt gut gemeint war und auch vielen dort gefallen hat, das muss man mal sagen. Mir halt nur nicht so. Es gab nur aus dem Jahre 2015 die Schlagzeile: amtlich geprüfter Kur-Alleinunterhalter von unbekannten Bogenschützen erschossen. Ja. Und seitdem gibt's da nichts mehr. Mit Pfeil in der Brust in der Ostsee aufgefunden. Sehr schön. Ja, das nochmal als die Antwort, die ich schuldig geblieben bin. Ansonsten sage ich ganz lieben Dank fürs Zuhören des Reha-Tagebuchs. Ja. Und ich glaube, wir können auch für heute hier sagen, vielen Dank fürs Zuhören, oder? Wir sind knapp bei der anderthalb Stunden. Das soll für die Jahresabschiedssendung eigentlich reichen. Und bevor hier noch mal einer Weihnachten sagt. Was? Weihnachtszeit. Na gut. Ja. Vielleicht kannst du das bei der Abmoderation noch mal laufen lassen. Weihnachtszeit, ja, also Adventszeit, wir sollten auf jeden Fall, oder ich möchte gerne Werbung machen noch schnell für den Adventskalender von der Steffi und ihrem Krümelkind. Der erscheint in dem Feed von Mark's Early Bird. Ich werde ihn hier irgendwie versuchen, in diese sogenannten Shownotes mit reinzuklemmen. Da gibt's jeden Tag von unterschiedlichen bekannten und auch weniger bekannten Podcastern eine kleine Geschichte oder ein kleines Statement zum Thema Advent und Lichterfest. Ich wollte nur nicht, dass die Musik wieder angeht. Danke. Da könnte man vielleicht noch reinhören. Und ja, ich würde sagen, wir überlassen das vorletzte Wort auf jeden Fall unseren Gästen, oder Frank? Jawohl. Jawohl. Ja, dann lest mehr Perry Roden. Ladet uns runter. Anhören müsst ihr uns nicht, aber runterladen. Und ja, noch frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Oh, ihr seid ja wahnsinnig. Ja, machst du nix, ne? Dann machst du nix. Ja. Ja, wir sagen, Scheißdreck hier. Wir sagen. Ja, gut. Das macht, was es will. Das ist. Ah, ja. Es fehlt nur, dass die Losfee nochmal um die Ecke kommt. Wir sagen an der Stelle euch ganz herzlichen Dank fürs zahlreiche Erscheinen hier, auch wenn euer vierter Mann wahrscheinlich sich irgendwie am Abendessen dann doch verschluckt hat. Grüßt ihn ganz herzlich von uns. Auf jeden Fall, ja, bitte. Und wir sagen allen Dank, die hier im Channel noch mitgehört haben, und vielen Dank an die Zuhörer an den Endgeräten. Ja, in diesem Sinne, kommt gut über diese Zeit an Weihnachten. Ich mach das jetzt schon sehr sorg. Und gut ins neue Jahr, und da werden wir uns dann hoffentlich wieder hören. So soll es sein. An dieser Stelle. Bis denne. Servus. Tschüss. Tschüss. Ciao.